Die Mauleselin wippte verlegen mit ihren langen Ohren. »Weißt du eigentlich, in welcher Richtung wir uns bisher immer bewegt haben?« »Nein, weißt du es?« Jicher nickte. »Bis jetzt sind wir immer auf die Mitte Phantasiens zugegangen. Das war unsere Richtung.« »Auf den Elfenbeinturm zu?« »Ja, Herr, und wir sind gut vorangekommen, solange wir sie einhielten.« »Das kann nicht sein. Atreo hätte es gemerkt und Fuchur erst recht. Aber beide wissen nichts davon.« »Wir Maulesel sind einfältige Geschöpfe und können uns ganz gewiss nicht mit Glücksdrachen vergleichen. Aber ein paar Dinge gibt es, Herr, die wir wissen, und dazu gehört immer die Richtung. Das ist uns angeboren. Wir irren uns nie, deshalb war ich sicher, dass du zur kindlichen Kaiserin wolltest.« »Zum Mondenkind«, murmelte Bastian. »Ja, ich möchte sie wiedersehen. Sie wird mir sagen, was ich tun soll.« Dann streichelte er die weiche Schnauze der Mauleselin und flüsterte: »Danke, Jicher, danke.« Am nächsten Morgen zog Atreo Bastian beiseite. »Hör zu, Bastian, Fuchur und ich, wir müssen uns bei dir entschuldigen. Der Rat, den wir dir gegeben haben, war gut von uns gemeint, aber töricht. Seit du ihn befolgt hast, geht unsere Reise nicht mehr weiter. Wir haben heute Nacht lange darüber gesprochen, Fuchur und ich. Du wirst von hier nicht mehr fortkommen und wir mit dir, solange du dir nicht wieder etwas wünschst. Es ist unvermeidlich, dass du dadurch noch mehr vergisst. Trotzdem bleibt nichts anderes übrig. Wir können nur hoffen, dass du noch rechtzeitig den Rückweg findest. Wenn wir hier bleiben, ist dir ja auch nicht geholfen. Du musst von der Macht Aurins Gebrauch machen und deinen nächsten Wunsch finden.« »Ja«, sagte Bastian, »Jicher hat mir dasselbe gesagt, und ich weiß ihn auch schon, meinen nächsten Wunsch. Komm mit, denn ich will, dass alle ihn hören sollen.« Sie kehrten zu den anderen zurück. »Freunde«, sagte Bastian laut, »bisher haben wir vergebens nach dem Weg gesucht, der mich in meine Welt zurückbringen kann. Ich fürchte, wenn wir so weitermachen, werden wir ihn nie finden. Deshalb habe ich beschlossen, die einzige Person aufzusuchen, die mir darüber Auskunft geben kann. Das ist die kindliche Kaiserin. Ab heute ist das Ziel unserer Reise der Elfenbeinturm.« »Hurra«, schrien die drei Herren wie aus einem Mund. Aber Fuchurs Stimme dröhnte dazwischen: »Lass davon ab, Bastian Balthasar Buchs. Was du willst, ist unmöglich. Weißt du denn nicht, dass man der goldäugigen Gebieterin der Wünsche nur ein einziges Mal begegnet? Du wirst sie nicht wiedersehen.« Bastian richtete sich hoch auf. »Mondenkind verdankt mir sehr viel. Ich kann mir nicht denken, dass sie sich weigern wird, mich zu empfangen.« »Du wirst noch lernen, dass ihre Entscheidungen bisweilen schwer zu begreifen sind.« »Du und Atreo«, antwortete Bastian und fühlte, wie ihm der Zorn in die Stirn stieg, »wollt mir dauernd Ratschläge geben. Ihr seht ja selbst, wohin es uns geführt hat, dass ich eurem Rat gefolgt bin. Jetzt werde ich selber entscheiden. Ich habe schon entschieden, und dabei bleibt es jetzt.« Er holte tief Luft und fuhr etwas gelassener fort. »Außerdem geht ihr immer von euch aus. Aber ihr seid Geschöpfe Phantasiens und ich bin ein Mensch. Woher wollt ihr wissen, dass für mich das Gleiche gilt wie für euch? Als Atreo Aurin trug, war es anders für ihn, als es für mich ist. Und wer soll Mondenkind denn das Kleinod zurückgeben, wenn nicht ich? Man begegnet ihr kein zweites Mal, sagst du? Aber ich bin ihr ja schon zweimal begegnet. Das erste Mal haben wir uns für einen Augenblick gesehen, als Atreo bei ihr eintrat, und das zweite Mal, als das große Ei explodierte. Für mich ist alles anders als für euch, und ich werde sie zum dritten Mal sehen.«